WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind pünktlich. Ich freue mich sehr und ich freue mich, dass ihr da seid. Heute gibt es ein Thema bei uns und das Thema heißt Familie. Ich möchte gerne mit euch über die Familie an sich und eure Familienerlebnisse mich unterhalten. Habt ihr sehr viel Glück oder sehr viel Unglück in eurer Familie erlebt oder erlebt ihr das zurzeit vielleicht? Habt ihr in eurer Familie eine Person, die euch vielleicht sehr viel Leid angetan hat oder eine Person, die euch sehr, sehr Gutes getan hat? Dann würde ich auch gerne sprechen mit Leuten, die in einem ganz anderen Familienbegriff leben. Also nicht Vater, Mutter, Kind oder noch ein Kind oder noch ein Kind, sondern vielleicht in ganz anderen Gruppierungen. Und die sagen, das ist meine Familie, so finde ich es gut. Und überhaupt, was denkt ihr so zu Familie? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Muss man das so hochhalten? Oder ist das eigentlich ein hergebrachter konservativer Begriff und eine konservative Vorstellung? Also, Telefonnummer 0800 220 50 50 und mailt uns domian@wdr.de. Wenn ich heute etwas verlangsamt erscheine, liegt es daran, dass wir hier im Studio, ich glaube, 30 Grad haben und es unfassbar warm ist. Aber ich bin gespannt jetzt auf euer Thema und eure Anrufe zu unserem Thema. Und der erste Anrufer ist Marc und Marc ist 26. Hallo Marc. Hi Jürgen, grüß dich. Hi Marc. Zum Thema Familie. Genau, also ich würde gerne einen Teil aus meiner Familiengeschichte erzählen und zwar möchte ich mal beschreiben, warum Familie für mich persönlich nicht dieses kraftgebende, starke Band ist, sondern für mich sich dahinter eher ein loser Begriff verbirgt. Ja, und das hängt zusammen mit einem bestimmten Erlebnis oder Ereignis. Genau, ja? Mit mehreren, würde ich sagen. Ja, erzähl mal. Also ich fange mal ganz von vorne an. Ich habe eine kleine Schwester, die ist 1,5 Jahre jünger als ich. Mhm. Unsere Eltern haben sich kennengelernt, da waren beide noch Anfang 20, sehr jung. Es war, würde ich mal sagen, eine Romanze, wie sie heute auch beide sagen. Haben dann sehr schnell geheiratet und wie gesagt zwei kleine Kinder gehabt. Mhm. Haben dann aber auch gemerkt, okay, es funktioniert doch nicht. Mhm. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen, als ich so circa 2 war, 2,5. Das heißt, mein Vater war dann weg. Und meine Schwester und ich, wir sind bei unserer Mutter aufgewachsen. Mhm. Also und, hast du von Anfang an diese klassische Familie gar nicht erlebt? Genau. Ja, also das war Ende der 80er, das passt auch so typisch in diese Zeit, habe ich so das Gefühl. Mhm. Es war dann so, dass ich damals das noch gar nicht als schlimm empfunden habe, weil mein Vater auch sehr jähzornig war, mir gegenüber sehr grob war, auch meiner Mutter gegenüber. Und ich war eigentlich froh, als er weg war. Ich habe auch an die Zeit noch schon eine gewisse Erinnerung. Ja, aber wirklich, wenn du 2,5 warst, daran hast du eine Erinnerung? Also es sind ganz grobe Bilder nur. Ja. Also ich sag mal so Sachen, okay, wo er mich dann irgendwie mal am Kragen gepackt hat oder sowas. Extreme Erlebnisse. Mhm. Ich weiß aber, dass ich erleichtert war, als er weg war. Mhm. Das Gefühl, daran kann ich mich noch erinnern. Dann, wie gesagt, sind wir lange, lange bei unserer Mutter gewesen, aufgewachsen, mit ihr zusammen in der Wohnung gelebt. Meine Mutter hat das Ganze aber nie so wirklich überwunden, wurde dann depressiv mit den Jahren, was ich erst später erfahren habe und auch verstanden habe. Mhm. Und daraus resultierend wurde sie dann auch Alkoholikerin, was ich auch erst später verstanden habe. Mhm. Es war dann so, dass... Das klingt nach problematischer Kindheit und Jugend. Genau, exakt. Also ich würde eher sagen, Jugend. In der Kindheit ging es noch, da waren jetzt die Probleme meiner Mutter noch nicht so ausgeprägt. Sie hatte dann auch nochmal für einige Jahre einen neuen Freund gefunden, den ich damals als auch sehr liebevoll empfunden habe, auch ihr und meiner Schwester gegenüber. Es war dann erst richtig schlimm, als sie den verloren hat und das auch wieder nicht wirklich verkraftet hat, dann regelmäßiger und stärker auch getrunken hat. Mhm. Und das war dann so, ich sag mal, der Höhepunkt war dann erreicht, als ich 15 war, meine Schwester war dann entsprechend 13,5. Meine Mutter hatte viele Affären in der Zeit. Ich habe das natürlich immer mitbekommen, weil wir, wie gesagt, auch in einer kleinen Wohnung gelebt haben. Habe dann mitbekommen, wie teilweise die Männer ein- und ausgingen. wie sie dann immer öfter abends betrunken war. Und das war mir im Grunde immer sehr peinlich, auch dann Freunde, Leute mitzubringen. Ja. Ich habe das dann auch erst mit der Zeit verstanden, dass sie Alkoholikerin ist. Als Kind konnte ich noch nicht so viel damit anfangen, dass sie auf einmal, ich sag mal, sich anders verhalten hat abends. Mhm. Ich wusste gar nicht, wo soll ich das einordnen, weil mir die Wirkung von Alkohol noch nicht bewusst war. Also ich merke, dass da nur alles nicht so gelaufen ist, wie es optimal hätte laufen sollen. Nun haben wir das Thema Familie. Genau. Welche Schlüsse ziehst du aus dem, was du erlebt hast, zu diesem Thema Familie? Es ist so, dass ich heute gar keinen Kontakt mehr zu meiner Mutter habe, beziehungsweise sehr, sehr selten. Sie versucht mich immer mal wieder anzurufen. Ich gehe aber nicht ans Telefon, vermeide das Ganze. Wie lange ist der Kontakt ja schon so gestört? Also sie ist mittlerweile trocken, hat mehrfach einen Entzug versucht, hat es dann letztlich auch geschafft. Ja. Und ich bin da auch sehr stolz auf sie, muss ich sagen. Ja. Und warum habt ihr jetzt keinen Kontakt? Weil ich persönlich mit meiner Mutter kaum noch was anfangen kann. Also es gibt im Grunde kein Thema, über das ich mich mit ihr austauschen kann. Ich habe ihr irgendwann mal gesagt, weil sie mich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise heute um Vergebung bittet, ne, für das Ganze. Und ich habe ihr auch gesagt, ich bin nicht mehr wütend auf dich. Ich verstehe das. Ich weiß, warum du damals so reagiert hast. Mhm. Ich habe auch in der Zwischenzeit eine Therapie gemacht und im Grunde alles aufgearbeitet. Aber ist es nicht so, dass du sagst, das kann sich jetzt doch wieder einrenken und in eine gute Bahn kommen? Das ist nicht in deinem Interesse. Ich möchte die Person nicht in meinem Leben haben derzeit. Warum möchtest du? Ich habe auch zu einem großen Teil meiner Familie den Kontakt abgebrochen. Ja, also, aber das ist ja schon eine Aussage. Ich möchte diese Person, also meine Mutter, nicht in meinem Leben haben. Warum nicht? Wenn ich es ganz banal sagen will, dann kann ich sagen, dass ich sie nicht brauche gerade. Also ich habe absolut kein Bedürfnis, mich mit der Person auszutauschen. Oder auch. Ist ja schon hart, wenn du immer sagst, die Person. Du sagst nicht meine Mutter, sondern du sagst die Person. Ja, ich weiß, es klingt hart, aber ich denke, ich tue es ein Stück weit auch. Also dieses Vermeiden, vielleicht auch um sie noch, ich sag mal, auf einer gewissen Ebene zu strafen, für das, was passiert ist. Mhm. Was, wenn du es so vielleicht in einem Satz oder in zwei Sätzen sagen solltest, welchen Hauptvorwurf machst du ihr? Ich mache ihr den Hauptvorwurf, dass sie in einer Zeit, in der sie eigentlich hätte für uns da sein sollen, es einfach nicht geschafft hat. Also sie hätte sich ja auch früher Hilfe suchen können. Mhm, ich mache aber weniger meiner Mutter den Vorwurf. Ich mache im Grunde meiner restlichen Familie den Vorwurf, die alle wussten, dass sie Depressionen hatte und auch Alkoholikerin war. Und es, ich sag mal, unter den Tisch gekehrt wurde. Also es hat nie jemand wirklich darüber gesprochen oder mal gesagt, hey, deine Kinder leiden darunter. Ja. Wir müssen da was machen. Und deswegen habe ich im Grunde mit einem sehr, sehr großen Teil der Familie gebrochen. Mhm. Wie sieht das denn aus? Wie sieht der Kontakt zu deinem Vater aus? Der sieht mittlerweile sehr gut aus. Also ich habe, obwohl ich nie mit meinem Vater aufgewachsen bin, 2001 ihm einfach mal so einen Brief geschickt, dass ich ihn gern kennenlernen würde. Mhm. Und er hatte, also ich habe die Adresse rausbekommen und so weiter. Und er hat auch geantwortet, fand es ganz toll. Und dann haben wir uns getroffen. Er hat mittlerweile eine neue Frau, mittlerweile nochmal drei kleine Kinder. Ich muss sagen, meine Eltern sind beide noch recht jung. Mein Vater ist 48. Könnte das ja so eine neue kleine Familie werden. Genau. Ne? Ja. Genau, und das ist es auch geworden. Also wir haben jetzt seit 6 Jahren guten Kontakt. Wir sehen uns, also er wohnt ein bisschen weiter weg. Wir sehen uns so einmal im Monat ungefähr, eins, zweimal. Und ich verstehe mich prächtig mit denen. Ist das eigentlich mit deiner Schwester genauso zwischen ihr und deiner Mutter wie zwischen dir und deiner Mutter? Das ist ganz interessant, weil meine Schwester einen sehr guten Draht zu meiner Mutter hat. Mhm. Also die macht ihr diese Vorwürfe nicht? Ich weiß nicht, ob sie ihr die macht. Vielleicht auch, vielleicht spricht sie aber nie so aus. Also ich habe meiner Mutter dann damals auch, als ich dann älter war und das alles so ein Stück weit verstanden habe, da war ich ungefähr 18, habe ich ihr dann mal in so einem richtigen Wutanfall alles an den Kopf geworfen, was so in den letzten Jahren sich davor angestaut hat. Und meine Schwester hat das, soweit ich weiß, nie getan. Sie hängt aber auch sehr an ihrer Mutter. Also Wenn du jetzt so deine Geschichte siehst und deine Erfahrungen und das Resümee, was du daraus gezogen hast, hast du das Bedürfnis selbst, irgendwann eine Familie zu gründen? Eine klassische Familie? Ja. Darüber habe ich mir oft Gedanken gemacht. Ich würde sagen, dass ich sogar ein Stück weit Angst davor habe. Mhm. Also mir ist natürlich das Resultat aus dem Verhalten meiner Mutter oder meiner Familiengeschichte klar. Und ich weiß auch, dass die Angst, die ich jetzt manchmal verspüre, wenn ich daran denke, vielleicht mal selbst Kinder großzuziehen, die resultiert natürlich daraus, dass ich gesehen habe, wie jemand scheitern kann und die auch Angst Menschen ist, darunter leiden können. Genau, die Angst ist eventuell dann nicht zu schaffen. Ist diese Angst so groß, dass du Abstand vielleicht nimmst davon, irgendwann Familienvater zu sein? Das würde ich nicht sagen, nee. Ja. Also ich mache mir da auch keine, ich sag mal so, ich, wie gesagt, ich habe ja eine Therapie gemacht und ich mache mir da auch jetzt nicht irgendwie Panik. Es ist nicht so, dass ich... Ja, das muss man dann auf sich zukommen lassen und dann wird es sich also wenn sich das ergeben würde, wird sich das ergeben. Genau, ja. Ich denke aber natürlich darüber nach, was es für Folgen haben kann, wenn, sage ich mal, in der Familie gewisse Dinge schiefgehen. Genau, weil du es am eigenen Leib erfahren hast. Genau. Marc, danke, dass du uns so einen kleinen Einblick in dein Leben gewährt hast. Das war ja auch das Thema. Ich wünsche dir alles Gute und wenn es dann irgendwann so weit sein sollte, dass das dann auch sehr gut läuft. Aber da sollte man sich auch nicht so viel Angst machen, sondern da sollte man dann relativ unbefangen rangehen an die Sache. Das sehe ich auch so, ja. Alles Gute von Herzen, Marc. Okay. Dir auch, ja. Dankeschön. Weiter mit der tollen Sendung. Dankeschön. Tschüss, Marc. Ciao. Dann, ciao. So, und es geht weiter mit der Monika. Und Monika ist 51. Guten Morgen, Monika. Hallo. Hallo, Monika. Guten Morgen. Ja, jetzt bin ich gespannt auf deine Familiengeschichte. Ja, meine Familiengeschichte geht dahin, dass ich eine Mutti von 9 Kindern bin. Oh, von 9 Kindern? Von 9 Kindern. Das ist ja nun sehr ungewöhnlich heutzutage. Ja, und ich finde es auch gar nicht schlimm. Aber schlimm ist immer, wenn so ein paar nicht so ganz so möchten, wie man das selber als Mutti sich wünscht. Und bei mir ist es so, ich bin zweimal verheiratet, die Kinder sind aber von 3 Vätern. Ja. Ich habe mit einem nur so zusammengelebt. Die ersten sind wirklich so, dass sie aus denen was geworden ist, die sind in Lohn und Brot, haben Familie. Nochmal, kurze Zwischenfrage, wie alt ist das älteste Kind und wie jung ist das jüngste Kind? Oh Gott, ich sage immer nur die Jahre, mit dem Rechnen habe ich es da nicht mehr so. Die erste ist 79 geboren und der letzte ist 98, Entschuldigung. Das ist ja lustig. 98 geboren. Du merkst dir die Geburtsdaten, du sagst nicht, so alt sind meine Kinder, das ist ja lustig. Nee, ich kann immer sagen, welches Geburtsdatum, ich kann dir sagen, wie schwer und wie groß und alles, aber wenn mich einer direkt nach dem Alter fragt, es ist ja nur so, ich sag mal, die letzten sind 14, 15, 17, ne? Und werden eben jetzt noch dieses Jahr 15, 16, 18. Ja, ja, also ja. Deshalb, ne? Also du hast gerade angefangen zu erzählen, dass die Erstgeborenen, dann da aus denen ist was geworden. Und ja, die haben alle Berufsabschluss und so, ne? Ja. Und dann sind die 3 aus der Mitte von meinem geschiedenen Mann. Und mein geschiedener Mann, der war wirklich so, der deshalb auch zweite Ehe, der war nach der Wende wie viele andere Väter weg. Einfach weg. Mhm. Ich war hochschwanger und ich habe ihn suchen lassen, habe ihn auch nach einem Dreivierteljahr, hatte ihn im Rechtsanwalt auch gefunden. Da war er schon in den alten Bundesländern gewesen. Ja, und wie gesagt, diese 3 Kinder, die von ihm sind, ich weiß nicht, ob es was vererblich ist oder was, aus denen ist wirklich nun nicht so toll bisher geworden. Ne? Was heißt das? Welche Hauptprobleme hast du mit diesen Kindern? Die erste von den 3 praktisch hat zwar einen Schulabschluss gemacht, aber ist heute auch schon wieder zu Hause. Und ja, wie die Bemühungen dahingehend sind, weiß ich jetzt nicht so genau, weil sie lebt in Hamburg. Aber diese anderen beiden, die noch dazugehören, beziehen Hartz IV. Mhm. Und die fühlen sich so wohl damit, dass mir wirklich manchmal schlecht wird. Also wenn ich so höre und die finden das alles so toll und so. Ich habe bis zu meiner Berentung, ich bin früh berentet, weil ich mehrfach chronisch krank bin. Und ich habe bis zum Schluss gearbeitet, als es schon gar nicht mehr ging. Und die 2, die sitzen und ach, ich kriege ja Hartz IV und sind glücklich damit. Also das provoziert dich schon, weil du nur... Aber doll. Ja. Die leben auch beide an meinem Heimatort, sodass ich das ja auch ständig miterlebe und so. Ne? Mhm. Aber irgendwann stehen sie immer mal vor der Tür. Mutti, ich habe kein Geld mehr. Und Mutti, hast du mal was zu essen? Und gibst du ihnen dann was? Geld nicht. Geld nicht, aber zu essen schon natürlich. Ich habe immer gesagt, ihr könnt gerne mal kommen, wenn ihr Hunger habt. Ihr kriegt immer was zu essen bei mir und so. Aber Geld schon deshalb alleine nicht. Die laufen gepierst, die laufen tätowiert. dafür gebe ich doch das Geld denn nicht hin. Ja. Du hast du gerade gesagt, dass vielleicht hängt das mit diesem Vater zusammen. Mhm. Ist das natürlich eine gewagte These? Das kann man so nicht sagen. Mhm. Wie viele wohnen denn eigentlich noch bei dir im Haus oder in der Wohnung? Drei. Und die letzten drei sind auch alle auf. Sieht man wieder den Unterschied auf Gymnasium? Ja. Wollen alle mal studieren? Ja. Haben auch ihre bestimmten Vorstellungen und so. Keine Probleme, nichts, null. Also und lebst du mit dem Vater der letzten drei auch noch zusammen? Ja. Ich bin jetzt 15 Jahre glücklich verheiratet. Ah, ja. Bemerkst du das, wenn man 9 Kinder hat und gerade die mittleren drei sind so irgendwie ein bisschen aus der Reihe geschlagen, dass auch die, ich will mal so sagen, die Zuneigung auch etwas gebremster zu diesen drei Kindern ist als zu den anderen? Im Gegenteil. Also eigentlich sogar, würde ich sagen, noch mehr. Die erste, die zwar einen Abschluss gemacht hat, hatte immer dolle Probleme. Die war immer so ein bisschen zurückhaltend, wurde in der Schule geärgert und. Die zweite hatte als Baby, mit der hatten wir einen ganz schweren Verkehrsunfall. Da war sie, 8 Wochen, glaube ich. Hatte Oberschenkel durchgebrochen, lag wochenlang im Klinik in so einem kleinen Strickverband. Also es war ganz traurig mit anzusehen. Ja, und der letzte, der wurde mal sexuell missbraucht. Also eigentlich haben die drei auch ihre Geschichte. Allerdings, ja. Also sind sie dir dadurch sogar noch mehr ans Herz gewachsen? Oder ja, dadurch, fast überbemuttert. Überbemuttert. Dass sie jetzt eher scheitern, dass du dir noch mehr Sorgen um die Kinder machst. Eben, ich mache mir auch noch Sorgen, obwohl mich das einerseits ärgert, aber andererseits, wenn sie denn hier sind mal, ich rede wie ein Buch, ich versuche das immer ein bisschen doch noch zu lenken. Aber man redet wie gegen eine Wand. Jetzt muss ich dir eine naive Frage stellen. Ich habe kein Kind, deswegen kann ich mir natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, wenn man 9 Kinder hat. Ich kann mir schon nicht vorstellen, wie es ist, wenn man 1 oder 2 Kinder hat, aber 9 Kinder nun überhaupt nicht. Aber Frage. Ist es so, dass man dann vielleicht doch von den 9 eins ein bisschen mehr mag als das andere? Lieblingskind hat? Nicht. Klar, ich bin stolz jetzt auf die letzten drei jetzt wieder, die zu Hause sind, wirklich, wo die Schule läuft, wie geschmiert und alles. Ja. Aber nein, also ich würde nie sagen, das habe ich auch, dafür bin ich hier auch bekannt, ich habe immer gesagt, ich behandle alle gleich, egal wie. Na gut, das ist ein hehrer Vorsatz, aber ist es im Herzen auch so, dass alle gleich lieb gehabt werden? Ja, wirklich. Das finde ich ja schön. Ich würde lügen, ich habe jedes Empfang, so wie es kam, und ich hatte nie eine Abtreibung, nie eine Fehlgeburt. Ja, ne? Ja. Und gut, vielleicht kam ein bisschen dazu, dass ich damals auch keine Kondome benutzen konnte. Aber das ist keine Entschuldigung. Ich wollte immer viele Kinder haben. Ja, ich hatte nur einen Bruder. Das wollte ich dich eigentlich fragen. Das ist ja eine ungewöhnliche Lebensplanung, 9 Kinder zu haben, zumindest in unseren Breiten und in der heutigen Zeit oder auch schon in der Zeit, als du noch jünger warst. Warum so viel? Ich hatte nur, wie gesagt, einen Bruder. Und mit dem habe ich mich überhaupt nicht vertragen. Und da habe ich, das war vielleicht so ein bisschen vorprogrammiert. Ich habe mir dann immer aus der Straße die Kinder geschnappt und war dafür bekannt, die Kinder auszufahren, zu betüteln und aufzupassen. Also die sind mir immer schon hinterhergelaufen, als wenn ich Zucker in der Tasche hatte. Ja. Und da haben sie damals immer schon zu mir gesagt, die kriegt mal viele Kinder. Habe ich gar nichts drauf gelegt. Aber dann nachher irgendwann, als das erste da war, und da habe ich gesagt, nee, ich möchte mal ganz viele Kinder haben. Ich fand das so toll. Hat dir das Spaß gemacht, auch Kinder zu kriegen? Ja. Ja, das schon. Für viele Frauen ist es ja, wenn ich das so im Bekanntenkreis sehe, sehr anstrengend und die sagen, um Gottes Willen, also maximal 2 und dann ist es auch gut. Nö. Zu mir haben sie immer gesagt, damals hieß ich ja noch Krüger, kamen sie dann im Kreis, habe ich nie vergessen, da kam so um die Ecke, ach Frau Krüger, ich dachte, die sind schon weggelaufen, ne? Weil das war so ruhig. Und alle Schwangerschaften gut verlaufen? Ja, alle Schädellage, kein Kaiserschnitt, keine Fehlgeburt, nichts, alles geschmiert. Und nach dem 9. Hast du dann entschieden, jetzt reicht es, oder hat die Natur einfach entschieden? Ich habe für mich, das 9. sollte eigentlich auch schon nicht mehr. Ich wollte mich sterilisieren lassen, hatte mich auch noch. Und dann hatte ich nachher so eine gutartige Geschwulst am Muttermund. Und da war ich in der Klinik und da sagte dann der Arzt, bevor ich jetzt nochmal so operiert wurde, sagen Sie mal, wie sieht's denn aus mit Ihrem Kinderwunsch und so. Ich wollte eigentlich schon letztes Mal nicht mehr, sage ich. Ne? Irgendwo ist auch biologisch mal Schluss, wirklich. Ja, ja. Und ich sage auch heute, ich habe so viele Kinder erzogen. Ich habe schon 4 Enkel. Ich bin so froh, wenn die mal kommen, aber wirklich, ich bin auch froh, wenn sie nachher irgendwann wieder fahren. Wenn du eine Ruhe hast. Nun, sind 9 Kinder nicht nur extrem viel Arbeit? Wahnsinnig viel Arbeit, stelle ich mir vor. Doch, bis heute noch. Bis heute noch. Es kostet ja auch viel Geld. Wie hast du das denn geschafft? Immer verzichtet. Ich muss es wirklich so sagen. Ich habe nie geraucht, nie getrunken, bin auch nie groß irgendwie weg gewesen. Wir machen unseren jährlichen Urlaub bis heute an die Ostsee, 14 Tage an denselben Ort. Wir fahren auch jetzt am Dienstag wieder dahin. Aber wirklich immer viel, ich habe gerne verzichtet. Ich würde das nie jetzt irgendwie als, ja, wie soll ich nur sagen, ach Gott, mir tut das leid, das schöne Geld. Hat ja mal jemand errechnet, wie viel ein Kind kostet im Leben, ne? Nein, also ich habe gerne ausgegeben. Ich habe jedes Kind zur Einschulung komplett neu. Also da gab es nicht den Ranzen vom Geschwisterkind oder so. Ne, sowas war mir denn immer, oder zur Konfirmation, sowas war mir immer anders. Auch die Kinder mal so richtig schön. Und auch ansonsten im Kindergarten, fällt mir gerade ein, da hieß es denn immer, ach Frau Krüger, wissen Sie, so wenn ich zwei oder drei hatte, da können sich aber andere Muttis ein Riesenbeispiel nehmen. Und dann hatte ich ja nachher schon mehr. Und es hat sich ja nichts geändert. Die waren immer, hieß es, wie aus dem Ei gepellt. Also, obwohl ich musste nicht immer mit der Mode, aber die Kinder waren immer sauber und ordentlich. Und hast du das Gefühl, dass deine Kinder, die zumindest jetzt die erwachsenen Kinder, dass die das im Nachhinein auch wertschätzen und das anerkennen? Ich würde auch sagen, die drei, mit denen ich ein bisschen Probleme habe. Doch, also man merkt das immer, dass zum Beispiel am Muttertag oder Frauentag und wie das alles heißt, es kommt ja hier jeder an, es sieht bei mir immer wunderschön aus mit den vielen Sträußen. Und wenn es auch nicht gekauft ist, aber sie kommen dann wirklich mal und geben den Strauß. Aber das ist dann ja auch schön. Ja, daran sehe ich das dann auch immer, auch wenn sie selbst nichts haben. Und ist der Zusammenhalt unter den neuen Geschwistern auch so gut, dass man zum Beispiel Weihnachten immer zusammen verbringt? Herrscht eine gute Atmosphäre, ein Klima unter den... Das ist ein Problem, das ist weniger gut, weil die, die jetzt schon arbeiten und auch die, die jetzt noch hier ihr Abi machen wollen, die letzten drei, weil die das irgendwie nicht verstehen können, dass die, besonders die zwei, die eine, die ja noch ihren Abschluss gemacht hat, weiß ich nicht, warum das so ist, aber die anderen beiden, also die schimpfen hier schon richtig immer, ne? Wenn die dann kommen, wenn wir zusammensitzen und die kommen dann Weihnachten auch, ich merke das schon, es wird ruhiger und die reden untereinander, die telefonieren miteinander, aber es ist nicht so die Atmosphäre als unter den Kindern, die eben wirklich sich im Leben Mühe geben. Ja, verstehe. Letztendlich, Monika, ist das natürlich eine tolle Lebensleistung, die du da hingelegt hast, finde ich. Ja, man hat mir schon gesagt, ich hätte den vaterländischen Verdienst verdient, ne? Nein, habe ich nicht. Nein, aber es ist auch eine tolle Lebensleistung und auch eine gute Sinngebung, weswegen man auf der Welt ist. Eben. Du hast ja nun das Beste gegeben, hast deine Kinder großgezogen, hast für die Kinder alles getan. Das finde ich toll. Hut ab. Wirklich. Und ich muss auch noch dazu sagen, das möchte ich auch noch schnell einbringen. Ich habe selber einen Mic dabei, aber dafür unter diesen drei Kindern, die nicht so toll sind. Ich habe auch einen Mic dabei und als ich den Mic gestern gehört habe, das tat mir wirklich in der Seele weh. Ich habe mit den Tränen gekämpft, wie der Junge das alles stemmt. Und ich habe für mich gesagt, also ich habe nun wirklich so viel Lebenserfahrung über drei Jahrzehnte. Also wenn der Junge mal jemanden zum Reden braucht oder so, der könnte jederzeit bei mir anrufen. Das ist nett. So ein tolles Kind. Das so ein, ging mir genauso. Also, da fehlt mir irgendwann schon nachher die Worte, das überhaupt nur alles nachzuvollziehen. Genau. Und er tut mir wirklich leid. Ja. Also der hat wirklich ein besseres Leben verdient. Ja. Monika, danke für deinen Anruf und für dich und deine große Familie alles Gute und vor allen Dingen alles Gute für die drei Mittleren, damit die irgendwie aus dem Pötten kommen. Die Hoffnung habe ich noch nicht aufgegeben. Nein, darf man auch nicht. Ich rede immer weiter. Monika, alles Gute und schönen Urlaub. Ihr fahrt in die Ostsee. Ja, wir fahren wieder an die Ostsee. Lieber Domian, ich möchte gerne ein Autogramm. Gerne. Darf ich eins bekommen? Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Verrat mir, ich bin auch ein großer Freund der Ostsee. Wo fahrt ihr hin? Wir fahren nach Zingst. Ah, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja. Toll. Und da ist es wunderschön. Das ist ein großes Gehöft, sehr kinderfreundlich. Das kann man sich da auch noch leisten, weil das wo von der Kirche irgendwie gestützt wird. Ja. Und es ist wunderbar da. Wirklich. Na toll. Dann wünsche ich gute Erholung und gutes Wetter vor allen Dingen. Dankeschön. Tschüss, und dir Monika. Alles Gute und für deine Sendung. Dankeschön. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Das ist lieb von dir. Tschüss. Ich bedanke mich. Gerne. Tschüss. So, ihr Lieben, solltet ihr gerade zugeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Familie. Ich möchte gerne mit euch über Familie, eure Familienerlebnisse, über eine gute, glückliche Familienbande oder Menschen, die ihr in der Familie habt, sprechen. Oder vielleicht führt ihr auch Krieg in der Familie mit jemandem. Vielleicht hat jemand in eurer Familie euch sehr wehgetan und sehr verletzt. Andererseits vielleicht hat jemand aus der Familie euch das Leben gerettet oder etwas ganz Tolles für euch getan. Familie ist das Thema. Ich bin gespannt weiter auf eure Anrufe. 0800 220 50 50. Und hier ist Lisa Lisa ist 21. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen, Domian. Hallo, Lisa. Du zum Thema Familie. Ja, genau. Und zwar kann ich jetzt nicht so sagen, dass ich eine Familie hab oder gehabt habe, so wie es im üblichen Sinne eigentlich normal wäre. Mhm. Das Ding ist, dass ich zur Adoption freigegeben wurde. Mhm. Wie alt warst du? Ich bin, als ich geboren wurde, bin ich direkt zur Adoption freigegeben. Ach so, direkt danach. Mhm, verstehe. Ja, und dann war ich auch 15 Jahre bei meinen Adoptiveltern. Und als ich dann 15 wurde, haben die mich dann ins Heim geschickt. Mhm. Weil... Wo bist du geboren? In Essen, im Gefängnis. Im Gefängnis? Ja. Oh. Das heißt, deine Mutter saß damals inhaftiert, deine leibliche Mutter? Genau. Weißt du, warum sie inhaftiert war? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, warum mein Vater im Gefängnis war. Der saß auch im Gefängnis. Und warum war der im Gefängnis? Wegen versuchten Totschlag. Oh. Ja. So, wo warst du gerade? Mit 15 bist du... Erzähl mal weiter. Ja, mit 15 bin ich dann ins Heim gekommen. Mhm. Warum, kurze Frage, warum dann nicht weiter bei den Adoptiveltern geblieben? Weil mein Adoptivvater mich misshandelt hat, geschlagen und noch ein bisschen mehr, was darüber hinausgeht. Also auch sexuellen Missbrauch? Sexuell Missbrauch nicht, halt geschlagen und misshandelt. So. Also schlimm und schwer misshandelt? Ja, so dass ich am ganzen Körper blaue Fleck hatte. Mhm. Das hat, ist jemand darauf aufmerksam geworden von außen oder hast Nein. du dich? Ich musste, also meine Eltern haben sich ans Jugendamt gewandt, weil sie nicht mit mir klargekommen sind, weil ich wohl aggressiv gewesen bin und nicht umgänglich war. Mhm. Und das Jugendamt, das hat überhaupt nichts gemacht. Die haben gedacht, die würden das so irgendwie wieder hinkriegen. Dann waren wir auch bei verschiedenen Beratungsstellen. Mhm. Und irgendwann ist das Ganze so weit eskaliert, dass meine Eltern mich halt von zu Hause rausgeschmissen haben. Mit 15? Ja. Das ist natürlich krass. Ja. Und dann musste ich zwei Bekannte von mir anrufen, die mit meinen Eltern sprechen wollten. Mhm. Und dann haben die mich zur Polizei gebracht und dann bin ich in... Kam das in die Gänge so mit dem... In die Jugendschutzstelle gekommen und dann halt in eine Einrichtung. Und als das Jugendamt zum ersten Mal... da mit betraut war, eingeschaltet war. Die haben auch nicht gesehen, dass du misshandelt worden warst. Nein, die haben mir das auch nicht geglaubt. Du hast es denen erzählt? Ja. Die haben es nicht geglaubt? Nein, weil wenn man zur Adoption freigegeben wird und in eine Familie kommen soll, dann wird diese Familie genau überprüft und alles kontrolliert und so. Ach so, und die meinten, die ist so eine tolle, das ist so eine tolle Familie, die schlägt keine Kinder. Ja. Ja, aber so war es genau dann nicht. Ja. Dann bist du also in dein Heim gekommen mit 15 und wie ging es dann weiter? Ja, dann war ich halt erst in so einem Kinderhaus und nach einem Jahr bin ich dann in eine Verselbstständigungsgruppe gekommen. Was heißt das? Das heißt WG. Also das ist immer noch in der Einrichtung, nur mit zwei anderen noch zusammen. Und da lernt man halt alles. Da wird man aufs Leben vorbereitet. Verstehe, gar nicht so eine schlechte Idee eigentlich. Ja, ich fand es eigentlich ganz cool so. Ja. Und du warst froh, dass du aus der Adoptionsfamilie raus warst? Ja, ich wollte da auch unbedingt raus, aber mir hat ja niemand geglaubt. War denn übrigens nochmal ein Schlenker zu der Familie? War die Mutter denn wenigstens ein Tick netter zu dir? Nein. Auch nicht? Die hat sich das alles mit angeguckt. Und dazu muss ich auch noch sagen, dass ich eine jüngere Schwester habe, die das leibliche Kind von denen ist. Und ja, seitdem sie halt auf der Welt ist, wurde ich die ganze Zeit vernachlässigt und sie wurde bevorzugt. Und verstehe, die kam später. Ja. Wie alt warst du, als diese leibliche Schwester kam? Da war ich, glaube ich, 2. Also sie müsste 2 Jahre jünger als ich sein, denke ich. So ungefähr. Das heißt, letztendlich, seitdem du so richtig dich erinnern kannst, ab dem 3., 4. Lebensjahr, war das immer schon schwierig in dieser Familie? Schwierig war es schon immer, aber das mit dem Schlagen und so hat erst angefangen, als ich 10 Jahre alt war. Mhm. Hast du denn bemerkt, dass diese Eltern das andere Kind, als du noch kleiner warst, bevorzugt haben, dir gegenüber? Ja, das habe ich schon gemerkt. Mhm. Sie hat auch nie Ärger für irgendwas bekommen. Sie konnte sich immer super rausreden, sich einschleimen. Und bei ihr war immer alles super. Mhm. Und ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so von klein auf irgendwie signalisiert bekommt, du bist zweite Garnitur oder hinterher sogar, du bist nicht gewünscht? Wie fühlt man sich? Ja, das ist kein schönes Gefühl, aber irgendwann habe ich mich halt damit abgefunden, weil es nicht anders ging. Mhm. Ich habe mir dann so meine Leute gesucht, zu denen ich einen Draht hatte und die mir zugehört haben und so. Und ich war zu Hause dann eigentlich nur noch, um dort zu schlafen. Mhm. Um mir für irgendwas wieder einen Anschluss abzuholen. Jetzt bist du 21. Wie und wo lebst du heute? Ich habe jetzt, seitdem ich 18 bin, meine eigene Wohnung und lebe halt alleine, ohne irgendwen. Gibt es noch Verbindungen in diese alte Familie? Nein, überhaupt nicht mehr. Seit 6 Jahren überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Liegt das an dir oder liegt es an den Eltern, in Anführungszeichen? Ich würde sagen, es liegt an meinen Eltern, die wollen keinen Kontakt zu mir haben, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil immerhin habe ich da eigentlich die ganze Zeit gelebt. Und die haben dich adoptiert? Ja. Mhm. Und unter normalen Umständen würde ich sie ja auch als meine Eltern betrachten, wenn das jetzt nicht alles so passiert wäre. Wenn die jetzt auf dich zukämen und würden sagen, das ist alles ein bisschen blöd gelaufen, wir haben schwere Fehler gemacht, lass uns doch wieder irgendwie versuchen, zueinander zu finden. Wie würdest du reagieren? Ich würde gar nichts mehr von dem wissen wollen. Ach so, da hättest du doch kein Interesse dran. Nee, also bei meinem Vater auf gar keinen Fall. Ich würde dem alles zutrauen und deswegen würde ich mit ihm nie wieder was zu tun haben wollen. Und bei meiner Mutter ist es irgendwie so eine andere Sache. Mhm. Einerseits ist sie natürlich meine Mutter, aber ich weiß nicht. Ist schwierig. Ja, aber lass uns noch mal über deine richtige Mutter reden. Gab es nicht die Neugierde bei dir, irgendwann deine leibliche Mutter kennenzulernen? Ja, natürlich. Die habe ich auch kennengelernt. Ach, die hast du kennengelernt? Ja, und meinen leiblichen Vater habe ich auch kennengelernt. Ach, wie alt warst du da? 16 oder 17. Mhm. Wie kam das? Hast du das angeschoben? Ja, ich habe den Wunsch in eine Einrichtung geäußert. Mhm. Die haben sich dann mit dem Jugendamt in Verbindung gesetzt. Und dann wurde das halt alles so eingefädelt. Wie war denn das, als du die denn kennengelernt hast? Ich fand es ganz schön, mal zu sehen, wo ich eigentlich herkomme, aber irgendwie war es dann natürlich auch ein komisches Gefühl. Mhm. Hast du denn da nicht deine Mutter gefragt, warum hast du damals im Gefängnis gesessen? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht, auf den Gedanken bin ich irgendwie nicht gekommen. Ja, man ist wahrscheinlich auch aufgeregt und das ist eine ungewöhnliche Begegnung, da kann man nicht alles gleich fragen. Ja, das stimmt. Hast du die beide zusammen gleichzeitig getroffen? Mhm. Einzeln? Hab ich nicht. Ich habe meinen Vater erst vor 2 Jahren oder so, ach so. Kennengelernt, weil ich muss dazu sagen, das sind beides Alkoholiker und auch die nehmen Drogen und so weiter. Heute immer noch? Ja, aber mein Vater, der lebt schon, der ist jetzt 54 oder so und lebt schon im Altenheim, weil das mit dem Alkohol und so, das hat ihn so körperlich mitgenommen und so. Also der ist ziemlich fertig? Ja. Mhm. Und meine Mutter, die hat lange Zeit in der Psychiatrie, in so einer Einrichtung gelebt. Und die hat auch neu geheiratet und wohnt jetzt mit ihrem Mann irgendwie zusammen. Hast du denn deiner Mutter deine Geschichte erzählt, so wie du sie mir gerade erzählt hast? Nein. Nein? Die weiß zwar, dass ich irgendwie in einer Einrichtung lebe, weil das von denen ja auch alles so eingefädelt wurde. Aber erzählt habe ich ihr das jetzt nicht. Ja, die muss doch gefragt haben, wie war das bei den Adoptiveltern? Hat die das nicht gefragt? Sie hat nur gesagt, dass sie der Meinung ist, dass ich bei meinen Adoptiveltern besser habe als bei ihr oder besser gehabt hätte als bei ihr. Und ich habe dazu auch nichts gesagt, weil ich habe diese Frau zum ersten Mal in meinem Leben gesehen und wir hatten keine Verbindung zueinander und dann erzählt man ja auch nicht direkt alles. Ja, aber schon merkwürdig. Hat die denn die erklärt, warum sie dich zur Adoption freigegeben hat? Das kann ja nicht nur daran liegen, weil sie im Gefängnis war. Wegen dem Alkohol und den Drogen und so. Also sie musste das machen. Die haben auf der Straße gelebt. Ach so. Hat sie das im Nachhinein bereut, dass sie dich hat weggeben müssen? Ich glaube nicht. Wie oft hast du deine Mutter dann nochmal gesehen danach? Gar nicht mehr. Warum ist das so? Weil ich kein Interesse daran habe, weil ich zu dieser Frau keine Verbindung habe. Und sie will das auch nicht? Doch, sie will das schon. Sie hat mich danach auch öfters angerufen, mir Briefe geschrieben, aber da habe ich jetzt nicht drauf reagiert. Jetzt bist du ja wirklich in Sachen Familie komplett bedient. Deine leiblichen Eltern wollten dich nicht und das funktioniert jetzt nicht. Die Adoptionseltern, das war ein Drama und du bist froh, dass du raus bist. Wie denkst du über Familie? Ja, gute Frage. Für mich ist das kein Thema. Ich denke da überhaupt nicht drüber. So. Ich habe ja vorhin den Marc, auch den ersten Anrufer, gefragt. Du bist ja noch recht jung. Hast du für dich und dein Leben denn den Wunsch, irgendwann vielleicht mal Kinder und einen Mann zu haben und eine klassische Familie aufzubauen? Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ah ja, das dann schon. Das ist ja interessant. Ja. Hätte ja sein können, dass du sagst, nee, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht, ich lebe irgendwie ein ganz anderes Leben. Nee. Aber die sehen, man kann es ja nur besser machen als die Eltern. Ne? Ja, und meistens sind die Leute, die so eine Vergangenheit haben ertragen müssen wie du, werden ganz tolle Eltern. Das habe ich hier auch schon gehört, die dann wirklich hinreißende Eltern sind und sich toll um ihre Kinder kümmern und so weiter. Ich möchte ja auch im beruflichen Bereich mit Kindern arbeiten. Mhm. Und ja, eigene Kinder dann natürlich auch irgendwann. Ja. Lisa, auch dir, danke schön, dass du uns ein bisschen so aus deinem Leben, das nun nicht so schön war, erzählt hast. Aber was machst du im Moment beruflich? Ich mache Fachabitur. Ah, sehr gut, sehr gut. Also du hast dich von all diesen ganzen Schicksalsschlägen nicht unterkriegen lassen. Zum Glück. Zum Glück. Und machst jetzt dein Fachabitur und hast dann gute Aussichten, du kannst studieren oder was auch immer und dir dein Leben aufbauen. Ja. Das finde ich sehr gut. Dafür wünsche ich dir viel Glück. Alles Glück der Welt. Dankeschön. Tschüss, Lisa. Schön, dass du angerufen hast. Ciao. So, mein Lieben, wir haben 1.36 Uhr und es geht weiter mit dem Christian. Und Christian ist 19. Guten Morgen, Christian. Moin. Hallo, Christian. Also, ja. Bei mir geht's darum, dass mich meine Großmutter kontaktiert hat. Die ist jetzt ziemlich alt und liegt im Sterben. Und ich hatte sehr lange keinen Kontakt zu ihr, weil meine Mutter von ihr und meinem Großvater verstoßen wurden. Mhm. Und wie alt war deine Mutter, als sie verstoßen wurde? Ja, also mein Vater hat meine Mutter kennengelernt und meine Mutter hat in mich und meine kleine Schwester geboren, die ist jetzt sind. Mhm. Und meine Großeltern fanden, sie passte nicht ins Bild. Wer? Also sie passte nicht zu der Familie. Wer passte nicht? Die? Meine Mutter. Deine Mutter? Genau. Also, und, das sind also die Eltern, die Eltern des Vaters? Genau, genau. Mhm. Und eine Frage war, warum passte sie nicht ins Bild? Nun ja, das ist ja manchmal bei manchen Familien so, wenn die nicht mögen oder finden, die ist jetzt nicht gebildet genug, obwohl meine Mutter eine super intelligente, nette Mutter ist. Mhm. Fanden die einfach, dass sie da nicht reingepasst. Die hätten sich vielleicht irgendwas anderes gewünscht, schon mein Vater. Aber die müssen doch das damals begründet haben. Deinem Vater müssen die das doch erklärt haben, warum sie nicht reinpasst. Ja, das weiß ich nicht. Ich hatte ja schon ewig keinen Kontakt mehr. Zu meinem Opa hatte ich überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Der ist jetzt gestorben. Und deine Eltern haben dir das nicht so erzählt? Nee, ich hatte echt kenne noch die gar nicht wirklich richtig. Du kennst deine Eltern auch nicht richtig? Nee, ich meine jetzt die Großeltern und die haben mir nie was dazu erzählt. Ja, und deine Eltern eben auch nicht? Nee, meine Eltern auch nicht. Das Einzige, woran ich mich von meinen Großeltern noch erinnern kann, ist, dass ich und meine Schwester bei denen im Haus waren, die einen Riesenstreit hatten, da war ich glaube ich 4. Und ich kann mich an kaum was an mein erinnern, so um 3-4 Jahre rum. Außer in die eine Szene, wo ich dann im Auto saß und wir nach Hause gefahren sind und mir so sperrübel war, dass ich mich dann übergeben musste, weil die sich so gestritten hatten. Und seitdem habe ich keine Erinnerung mehr an meine Großeltern väterlicherseits. So, dann bist du aufgewachsen ohne diese Großeltern und eben auch ohne diese Oma. Und die Oma hat jetzt zu dir von Eigeninitiativ von ihr aus Kontakt zu dir aufgenommen? Ja, also es ist so, dass mein Opa tot ist und wahrscheinlich ging es auch eher von ihm aus, dass meine Mutter, also sozusagen, dass sie nichts mehr von meiner Mutter wollten, also keinen Kontakt mehr. Als dein Opa übrigens gestorben ist, gab es denn da nicht einen Kontakt zu dem Familienzweig? Nee, war nicht auf der Beerdigung, ich habe davon nichts mitbekommen. Gar nicht. Du warst nicht auf der Beerdigung? Nee. Und nun ja. Zu meinem Vater, also jetzt zum, wie der Kontakt kam. Mein Vater und meine Mutter hatten sich sehr lange gestritten, sie haben sich dann scheiden lassen. Meine Mutter war mit ihm eigentlich nur noch zusammen wegen mir und meiner Schwester, weil er ja sie ziemlich unterdrückt hatte und ist dann ausgezogen. Vor 2 Jahren ist er ausgezogen und hat sich dann mehr um meine Oma gekümmert, weil die auch schon relativ krank da war. Und dann hat er so ein bisschen wieder zu seiner Mutter gefunden. Ja. Nun ja, ich habe auch noch ein bisschen Kontakt mit meinem Vater. Also Aber jetzt diese Kontaktaufnahme, der Wunsch zum Kontakt, kommt direkt von der Oma. Ja, und zwar... Wie hat sie das gemacht? War ich bei meinem Vater, genau, er hat jetzt wieder Kontakt bei mit meiner Oma. Und nee, er war bei meiner Oma, weil er da war. Und ich habe mit ihm telefoniert. Und dann hat meine Oma gesagt, hey, ist mein Enkel dran? Und dann haben wir vielleicht gesagt, ja, da ist dein Enkel dran. Und dann hat sie doch gefragt, haben wir vielleicht 3-4 Worte gewechselt, von wegen, hey, wie geht's dir gut? Und ob ich denn nicht nochmal sie besuchen möchte. Ah ja, und jetzt ist es ganz ernst. Du sagst, sie ist schwerst erkrankt und sie wird vielleicht bald sterben. Sie ist halt, sie hat auch, mein Vater hat halt auch extra so ein Telefon für sie installiert, damit der Notarzt sofort kommt, falls da was passiert. Und weil sie wirklich schon sehr krank ist, sie ist auch, glaube ich, schon 2-mal umgekippt. Ich weiß nicht, ob das Schlaganfall war, so viel weiß ich leider nicht darüber. Aber sie ist halt relativ krank und sie möchte mich halt nochmal sehen. So, jetzt stehst du vor einem Problem oder auch nicht. Willst du sie sehen? Ja, ich weiß es nicht, weil sie hat meine Mutter verstoßen und ich weiß nicht, ob ich sie nochmal sehen möchte, weil ich kenne sie eigentlich gar nicht und mein ganzes Leben lang hatte ich eigentlich nur diese schreckliche Erinnerung von meiner Oma. Und wie ist denn dein Kontakt im Moment zu deiner Mutter? Der ist super. Also ich lebe noch bei meiner Mutter. Dann frag doch mal einfach deine Mutter, warum, das muss deine Mutter konkret wissen, warum die Oma sie damals verstoßen hat. Das weiß ich sogar ein bisschen. Ich weiß nicht gerade hast genau, du weißt es nicht. Ich weiß nicht genau die Gründe, aber ich weiß, dass sie halt einfach nicht, die haben sich viel gestritten. Also die haben sich ganz viel gestritten, weil sie meine Mutter einfach nicht mochten. Es ging einfach nur darum, dass sie meine Mutter nicht mochten. Okay, also da erfahren wir jetzt nicht weiter Konkretes, sondern einfach nur, sie mochten sie nicht. Ja, Christian, das ist so ein Problem. Andererseits ist das für dich ja eine recht fremde Frau, ein relativ unbeschriebenes Blatt. Sie hat dir persönlich ja noch nichts Böses angetan, so direkt. Ich meine, indirekt hat sie sich auch jahrelang um dich nicht gekümmert. Das kann man ja auch festhalten. Sie hätte dir ja auch zu Weihnachten oder zu deinen Geburtstagen auch mal schreiben können oder dir ein Geschenk machen. Das hat sie alles nicht getan. Oder mal melden können. Oder mal melden können, genau. Sehe ich ganz genau. Andererseits finde ich ja immer, dass man Menschen auch nochmal, selbst wenn viel Schlimmes passiert ist und wenn Menschen große Fehler gemacht haben, denen auch nochmal eine Chance geben sollte. Vielleicht solltest du das auch machen. Im Prinzip hast du nicht viel zu verlieren, wenn du sie besuchst. Ich würde sie dann nur auch konkret nach diesen Sachen fragen. Warum hast du meine Mutter verstoßen? Warum hast du dich nicht um mich gekümmert? Diese Fragen, die Antworten ist sie dir schuldig. Auch wenn sie schwer krank ist, also es sei denn, man kann überhaupt nicht mehr mit ihr reden, aber wenn ein Gespräch noch einigermaßen möglich ist, finde ich, muss sie auch diese Fragen aushalten. Das muss sie. Das müsstest du mit deinem Vater besprechen. Ist sie noch so klar und fit, dass man auch nochmal ein ernstes Gespräch mit ihr führen kann? Dann würde ich es machen. Vielleicht ist das eine Chance, die Chance kriegst du in deinem Leben nie mehr wieder, wenn sie dann tot ist, um sie auch nochmal einmal zu hören und mal ihren Standpunkt zu hören. Vielleicht entschuldigt sie sich ja sogar bei dir. Selbst das hätte ja Gewicht, wenn sie das zumindest noch täte. Ich würde es machen, ich würde hingehen. Ich würde es machen. Wie gesagt, du hast nichts zu verlieren oder falsch zu machen damit. Was sagt mir dein Vater? Also leider habe ich nicht so viel Kontakt mit ihm. Meistens geht der Kontakt von mir aus, weil ich weiß nicht, ob das bei denen in der Familie liegt, also so väterlicherseits, aber die sind alle ein bisschen komisch. Ich habe auch viele Geschichten über meinen Großvater gehört, dass der auch seine Kinder ganz überhaupt nicht so toll erzogen hat. Mhm. Also die hatten oft Streit. Mhm. Und mein Onkel, väterlicherseits, zu dem habe ich auch keinen Kontakt. Also mein Vater hat noch einen Bruder. Mhm. Seine Frau hat ihn auch verlassen mit Kind, weil die anscheinend von ihm geschlagen wurde oder so. Ja. Und mein Vater hat meine Mutter auch jahrelang unterdrückt. Und ich weiß gar nicht, vielleicht kam das da aus der Familie so raus. Ich habe auch gar nicht so viel Kontakt mehr, also mit meinem Vater. Das geht halt meist von mir aus. Ich habe ihn als netten Kerl kennengelernt, er ist mein Vater, ich kannte ihn jahrelang, aber ich habe halt immer mitbekommen, dass er meine Mutter unterdrückt hat. Ja. Und meine Mutter ist auch chronisch krank. Was sagt denn deine Mutter jetzt? Was sagt deine Mutter denn jetzt zu der, was rät sie dir? Also, meine Mutter, die ist da, Sie hat nicht wirklich was dagegen, aber sie sie mag meine Oma halt einfach nicht, weil sie wurde von denen verstoßen. Natürlich, kann man verstehen, und, dass sie da aber es ist, ich bin alt genug, sie meint, ich bin alt genug, das selbst zu genau, entscheiden. Genau, das finde ich auch. Das finde ich auch. Überleg's dir mal, Christian. Also wie gesagt, ich würde dazu tendieren, das zu machen. Weil du aus erster Hand dann eine Information kriegst und dir ein Bild machen kannst, so lebst du von den Erzählungen der anderen Generation. Und wie gesagt, ich würde nur hingehen, wenn ich auch noch ein klares Wort mit ihr reden könnte. Und dann musst du dir das genau überlegen, was du sie fragen willst. Ja. Und dann muss man gucken, was draus wird. Ja. Also man kann ja im Endeffekt nur schlauer werden. So genau, das ist der richtige Standpunkt. Genau, das finde ich. Ja. Ja. Also wenn du es machst, toi toi toi. Christian, alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Ja, ich wollte auch noch mal fragen, ob ich vielleicht ein Autogramm kriege. Sehr gerne. Und ich wollte mich für deine Sendung noch mal bedanken. Ich gucke die immer im Internet. Also ich bin einer der YouTuber, die dann immer einen Tag wartet und die am nächsten Tag sieht. Ja. Und ich habe ansonsten, also neben väterlicherseits habe ich noch eine ganz tolle Familie mütterlicherseits und einen besten Freund, der wie mein Bruder ist. Mhm. Und da ist eigentlich alles ganz schön. Und ich wollte mich nochmal zur Familie äußern. Und zwar finde ich, Familie ist was ganz Tolles. Mhm. Ich möchte auch unbedingt nochmal Familie haben. Und ich finde, die nächste Generation kann auch vieles gut machen in der Erziehung, genau, was die vorige verbockt hat. Das ist oft Gott sei Dank der Fall, wenn sowas passiert ist, wie du es auch gerade geschrieben hast. Christian, wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Leg mal kurz auf und du kriegst gleich einen Rückruf. Okay, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zum Thema Familie. Wenn ihr euch auch gerne mit mir über Familie, eure Erfahrungen mit Familie, Mitgliedern erschildern wollt, dann ruft gerne an. Und wie gesagt, ich bin auch sehr interessiert mal an einem neuen Familienmodell. Vielleicht lebt ja der eine oder andere von euch in einer Konstellation, die man auch Familie nennen kann, die aber von der klassischen Familiendefinition weit, weit entfernt ist. Hier ist Adriana. Adriana und Katharina. Hallo. Guten Morgen, Domian. Mit wem spreche ich zuerst? Mit Adriana. Mit Adriana. Und die Adriana, die den schönen Namen Adriana hat, ist 24. Ja. Und Katharina ist 49. Ja, das ist richtig. Musst du den Hörer hin und her halten oder können wir zu dritt gleichzeitig reden? Ich müsste den Hörer gleich weitergeben. Okay, dann reden wir erstmal, Adriana. Du hast dich auch zum Thema Familie gemeldet. Ja. Warum? Und zwar geht es darum, also ich habe eine ziemlich schwere Vergangenheit hinter mir. Ja. Meine Eltern waren früher sehr stark alkoholabhängig und mein Vater ist daraufhin auch immer ziemlich aggressiv geworden und hat mich und meine Mutter häufig geschlagen. Mhm. Und daraufhin hat meine Mutter dann halt Selbstmord vollzogen. Ja. Mit Tabletten und Alkohol halt zusammen und ich habe sie dann morgens tot in ihrem Zimmer aufgefunden. Ach du lieber Gott, wie alt warst du da? Ich war da 13. Wie schlimm, wie furchtbar. Ja, und mein Vater wollte mir dann, also hat mir dann immer die Schuld gegeben an ihrem Tod, weil er meinte auch, ich wäre halt kein Wunschkind gewesen und das hat dein Vater zu dir gesagt? Ja, also er meinte, meine Mutter wäre die einzige gewesen, die mich behalten wollte und er wollte eigentlich nie Kinder. Was also er hat sozusagen so ausgedrückt, dass er halt das ganze Geld für seinen ganzen Alkohol haben wollte. Mhm. Und dass halt wegen mir nicht so viel dafür übrig geblieben ist. Was ist da schlimm? Der Vater gibt dem 13-jährigen Mädchen Schuld am Tod, an der Selbsttötung der Mutter und sagt auch noch weiter solche Sachen. Ja, und er wollte mich dann auch ins Heim stecken. Mhm. Und daraufhin habe ich dann sozusagen meine 7 Sachen gepackt und bin einfach weggelaufen von zu Hause. Und ich hatte halt keinen, der mich aufnehmen könnte, weil meine Tante, zu der hatte ich damals keinen Kontakt, weil mir der Kontakt verboten wurde durch meinen Vater. Mhm. Nochmal eine Frage zu der Selbsttötung deiner Mutter. Das ist ja schon schlimm genug, wenn ein 13-jähriges Kind die eigene Mutter tot auffindet. Was hast du da gemacht? Wie hast du reagiert? Also normalerweise hat sie mich immer geweckt, wenn ich zur Schule gegangen bin. Und an dem Tag merkte ich halt, ich habe verschlafen. Und bin dann schnell aufgestanden und zu meiner Mutter gegangen. Mhm. Und da habe ich sie halt leblos auf dem Boden aufgefunden. Ich wusste erst gar nicht, was ich machen sollte. Mhm. Ja, und dann bin ich zu meinem Vater ins Wohnzimmer gegangen, der schon wieder mit einer Flasche am Hals auf dem Wohnzimmer, also im Wohnzimmer auf dem Sofa saß. Der war auch schon wieder total betrunken. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, dass meine Mutter halt tot ist. Und er wollte es mir halt erst gar nicht glauben. Er hat mich dafür auch geschlagen, dass ich solche Sachen sagen würde. Die wäre wahrscheinlich nur zu viel als zu betrunken. Mhm. Dir war das in dem Moment schon klar, dass sie tot ist? Ja, also ich habe auch auf ihrem Herz gefühlt. Mhm. Weil normalerweise hat sie mich halt immer geweckt. Mhm. Und dann ist mein Vater halt mit rübergekommen, hat es selbst gesehen. Und wollte auch nicht den Notarzt mehr anrufen. Er meinte halt, da kann man jetzt eh nichts mehr machen. Und hat mir halt daraufhin direkt die Schuld gegeben. Ist das schlimm. Ist das gemein. Ist das gemein. Also ich habe auch total geweint. Und er hat halt auch nicht aufgehört, mir halt Vorwürfe zu machen. Und ja, wie gesagt, dann bin ich halt weggelaufen. Mhm. Weil meine Tante, also meine Eltern haben mir den Kontakt zu meiner Tante verwehrt. Weil sie halt aus anderen Kreisen, sage ich jetzt mal, kam. Mhm. Sie war halt wohlhabender und meine Eltern wollten halt nie, dass ich mit ihr Kontakt habe, weil sie immer ziemlich schlecht über unsere Familie halt gesprochen hat. Mhm. Ja, und dann... Und die Tante war dann deine Rettung? Ja, also ich war dann ja auf der Straße für 3 Jahre. Ja. Und habe halt auch Alkohol getrunken, um meine Sorgen halt zu vergessen und auch irgendwann Drogen genommen, weil ich mit dazugehören wollte. Und als ich dann einen Tag in der Einkaufsstraße saß und wieder nach Geld gebettelt habe, da kam sie halt in die Einkaufsstraße. Ach, zufällig. Ja, und dann habe ich sie halt erst gar nicht, ich habe sie erst von Weitem gar nicht erkannt. Und als sie dann näher kam, habe ich sie halt direkt irgendwie wieder erkannt, bin auf sie zugelaufen. Und sie hat sich erstmal total erschrocken, weil sie überhaupt nicht mal wusste, wer ich bin, weil sie hatte mich ja schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Aber sie wusste doch wahrscheinlich von dem Tod deiner Mutter, oder wusste sie das auch nicht? Nee, das wusste sie nicht, weil mein Vater das nie wirklich, also er hat zwar eine Beerdigung gemacht, aber er hat das dann nie publik gemacht. Also er hat der Familie auch nicht viel erzählt. Hm. Ja, und dann... Nochmal zur Einordnung, da warst du wie alt? Ich war 16. 16. Und bist du dann zu der Tante gegangen? Ja, sie hat mich dann irgendwann wiedererkannt, nachdem ich das alles geschildert hatte, wie das war, und hat dann gesagt, dass ich ja nicht weiter auf der Straße leben könnte, dass sie mich sofort mitnimmt, dass wir was Besseres dann für mich finden werden. Mhm. Und dann ist es halt dazu gekommen, dass ich bei ihr leben durfte. Und sie hatte halt die Bedingung gestellt, wenn ich da weiter leben möchte, soll ich einen Abschluss machen und auch einen Drogenentzug, dass ich halt von den ganzen Tag runterkomme. Adriane, jetzt spekuliere ich gerade, ob die Katharina, die neben dir jetzt steht oder sitzt, 49 Jahre alt, ist das die Tante? Ja. Das ist die Tante. Das ist ja schön. Das ist ja toll. Das heißt, du hast das dann genauso gemacht, wie die Tante das wollte. Du hast du bist von den Drogen runter, hast einen Abschluss gemacht. Ja, genau. Was für einen Abschluss hast du gemacht? Ich habe nur einen Hauptschulabschluss geschafft, weil ich war ja, wie gesagt, lange aus der Schule raus. Ja. Und konnte den Stoff aufgrund auch von den Drogen und dem Alkohol halt auch nicht gut aufnehmen, weil ich war halt noch nicht, also der Entzug war ja noch nicht vollzogen. Aber immerhin, du hast einen Abschluss und das ist schon mal alles gut. Jetzt gib mir da bitte mal netterweise deine Tante, nämlich die Katharina, die 49 Jahre alt ist. Jetzt bin ich aber sehr gespannt. Katharina. Ja. Katharina, ich grüße dich sehr herzlich. Hallo. Ja, guten Abend. Jetzt haben wir ja eine verrückte Geschichte und eine traurige Geschichte gerade gehört. Ja, sehr, sehr fürchterlich, Domian. Wie war das denn für dich, als du da durch die Fußgängerzone gingst und dieses Mädchen gesehen hast und es gar nicht zuerst erkannt hast? Ich ging einfach, ich hatte gerade Feierabend, wollte noch schnell was einkaufen. Dann ging ich daher, sehe das Mädchen total in schmutzigen Klamotten mit einer Bierflasche. Und ich habe mir nur gedacht, die kennst du doch. Bin ich auf sie zu, vielmehr sie kam auf mich zu. Mhm. Ich guckte sie an und sagte, sag mal, was ist aus dir geworden? Und dann sagte sie, ja, ich erzähle dir alles, komm mal mit. Wie lange hattest du sie nicht gesehen? Boah, wie lange? 5, 6 Jahre. Und da verändern sich Menschen gerade in dem Alter sehr, aber ihr habt euch noch irgendwie kennengelernt, erkannt. Ja, wir haben uns mal auf der Straße, aber wie gesagt, die Eltern von ihr, das sind das allerletzte Pack. Ich muss es einfach mal so sagen. Wie nah ist der Verwandtschaftsgrad? Also du und die verstorbene Mutter von Ariana, wie seid ihr verwandt? Das war meine Schwester. Ach so, das so nah. Ja, das war meine Schwester. Und ich habe gesagt, nee, sowas nenne ich keine Mutter, weil, Domian, das macht man nicht. Das, Kind ist 13 Jahre alt gewesen, als sie da abgehauen ist. Mhm. Und man macht das nicht, vor den Kindern da trinken und schlagen. Und ich war völlig fassungslos, als sie mir das erzählt hatte. Mit abhauen meinst du, dass sie sich getötet hat? Nee, dass sie weggegangen ist. Die Adriana ist ja abgehauen von zu Hause. Ja, aber da war die Mutter ja tot. Ja, die hat sich ja umgebracht. Das hatte sie mir erzählt, genau. Ja, genau. Die ist dann nach dem Tod der Mutter ist sie weggelaufen, weil sie das einfach nicht mehr konnte, hatte sie mir erzählt. Und ich habe sie dann mit nach Hause genommen, weil ich habe gesagt, du bleibst hier nicht auf der Straße. Es ist nicht normal, dass hier irgendjemand auf der Straße rumlungern muss. Mhm. Und dann hatte ich sie mit in meine Wohnung. Ja, und dann hatte ich sie gefragt, wie lange sie schon auf der Straße ist. Ja, 3 Jahre. Und ich sagte zu ihr, sag mal, gehst du noch zur Schule oder was ist Sache? Nee, sagt sie, ich kann nicht mehr, weil ich habe schon öfters gesehen, dass Papa da stand und hat schon gewartet, dass ich da rauskomme aus der Schule, sagte so. Und ich sagte... Das ist ja übrigens auch ganz, ganz wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt. 3 Jahre war das Kind von 13 bis 16 auf der Straße. Ja, was macht das mit einem Kind? Ich möchte es gar nicht wissen. Das muss solche Schäden hinterlassen haben. Die sah aus, das kann sich kein Mensch vorstellen. Also das war der Horror. Ja. Dann hast du die Bedingung gestellt, dass sie von den Drogen runterkommt und dass sie einen Schulabschluss machen soll. Genau. War das am Anfang gleich einfach oder habt ihr auch Schwierigkeiten gehabt, dass ihr dann wirklich zueinander findet? Nee, also sie war am Anfang ziemlich verschlossen. Sie wollte mir eigentlich, sie hat mir zwar alles erzählt, ne? Aber erst später hat sie mir dann das erzählt mit den Drogen, weil ich hatte gemerkt, sie war ganz zitterig immer und hat auch gefragt, ob ich eine Zigarette, ich bin gegen Alkohol und Drogen. Mhm. Nee. Und auf jeden Fall sagte sie zu mir, ja, hör zu, Katharina, ich habe das und das genommen und ich glaube, ich muss langsam mal davon runter, weil sie merkt die Entzugserscheinung und ich möchte so ein Zeug auch nicht in meiner Wohnung haben. Mhm. So, und dann habe ich zu ihr gesagt, so, wir fahren jetzt morgen, nach der Arbeit nehme ich dich mit. Und dann fahren wir erstmal zu so einer Beratungsstelle und lassen uns erstmal beraten. Da bist du aber sehr zupackend angegangen, die ganze Sache, sehr, sehr gut. Ja, das ist, ich kann das nicht sehen. Das ist noch, für mich ist das noch ein Kind. Ja, ne? Ja. Und ich hatte sie so lange nicht gesehen und da gebe ich eigentlich am meisten meiner Schwester die Schuld dafür. Weil ich hatte zu ihr immer gesagt, wenn Probleme ist mit dem Frank, komm zu mir. Komm zu mir, ich nehme euch immer mit offenen Armen. Wir haben manchmal haben wir noch telefoniert, wenn der Frank mal auf Arbeit war oder er hat ja später Hartz IV bezogen. Ja. Haben wir noch telefoniert. Wie viele Jahre hat die Adriana dann bei dir gelebt? Oh, da war sie 16 bis zum, ich meine, 19. Leben, bis 19 bis 20 circa. Mhm. Hattest du auch eine große Familie? Nee, also ich hab nur meinen Mann, ich kann keine Kinder kriegen, das ist das Problem. Wollte immer welche haben, aber es ging nicht, weil es funktioniert einfach nicht. Ja. Und wie hat denn dein Mann darauf reagiert, dass du da plötzlich dann ein 16-jähriges Mädel mit nach Hause bringst? Ganz ehrlich, der war strikt dagegen. Oh, der hat gesagt, also wieder neue Probleme. Ja, sicherlich. Er hat gesagt, bring das Mädchen zurück zu ihrem Vater, lass sie aussprechen. Ich sag nein, ich sag Jürgen, das können wir nicht machen. Ich sag, das Mädchen ist total fertig, die will da nicht mehr hin und nichts. Habt ihr euch denn geeinigt? Ja, wir haben uns auf jeden Fall geeinigt. Ich hatte ihm das dann auch gesagt, wie es ihr geht und dann hat er auch Verständnis gezeigt. Und er hat das auch dann akzeptiert? Ja, der hat es akzeptiert. Also ich habe auch gesagt, die gehört immerhin zur Familie, das ist noch ein kleines Kind, der müssen wir helfen. Und dann sagt er, ja. Also Katharina, dann bist du wirklich der gute Engel für die Adriana gewesen. Und ein Engel, der in der Fußgängerzone aufgetaucht ist. Finde ich ganz großartig. Wer weiß, wo das Mädel gelandet wäre, wenn du da nicht vorbeigekommen wärst. Da möchte ich nicht drüber nachdenken. Ganz toll, ganz toll. Großen Respekt auch vor dir. Jetzt gib sie mir doch bitte nochmal zurück und dir alles Gute von Herzen. Dankeschön, Domian, dir auch. Dankeschön, ne? Tschüss. Tschüss. Ja. Adriana, das ist ja wirklich eine ganz tolle Geschichte. Was denkst du jetzt so über deine Tante, wenn du die Jahre zurückblätterst? Ja, also ich würde wirklich sagen, sie war die Rettung in letzter Not. Ohne sie wäre ich wirklich wahrscheinlich vor die Hunde irgendwann gegangen. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe mich mal mit dem Alkohol und den Drogen total kaputt gemacht damals. Und ich glaube auch nicht, dass ich das wirklich noch lange auf der Straße überlebt hätte. Also im Winter musste ich auch mal ins Obdachlosen... Zentrum und habe da immer übernachtet, wenn es zu kalt war, aber ansonsten war ich halt wirklich das ganze Jahr über draußen. Ja, also ganz viel Unglück in der Familie gehabt und dann aber durch Familie, eben durch deine Tante, die Lebensrettung bekommen, letztendlich erhalten. Ja. Adriane, die Sendung ist gleich rum, ich muss leider Schluss machen. Alles Gute wünsche ich dir und schönen Gruß nochmal an deine Tante. Domian, wir wollten noch fragen, ob wir noch vielleicht zwei Autogramme von dir kriegen können. Wir rufen euch auch nochmal zurück. Legt bitte auf. Bis gleich. Okay, tschüss. Danke schön. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Patricia Unger. Und morgen sind wir wieder da mit einer freien Themenblatt. 1 Uhr Radio und Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Hoffentlich pünktlich. Gute Nacht und jetzt mache ich mich ein bisschen frei. Also heißt es. Tschüss.